selbst, du kriegst alles im Brand. Doch alles, was brennt, ist ab und zu ein Papa. Du brauchst nur ein Feindbild, den Rest du nimmst du locker. Hardcore-Kid, Medaille allein, die bringt's doch nicht. Hardcore-Kid, Hardcore-Kid, Medaille allein, die bringt's doch nicht. Kann man nachziehen, ziehst du dich zurück. Will man handeln, sagst du, man ist verrückt. Kann man das, willst du, den Englisch unternehmen? Kriegt man als Antwort, erstmal zerstört. Hat doch Kind, hat alle allein. Wir bringen das nicht, hat doch Kind, hat alle allein. Wir bringen's doch nicht. Ja, wieder Mut, das siehst du Montagmorgen auf Ellenschwein an den Blut. In der Nacht erzählst du, wie schwer du es hast. Fühlst du es als Idol, doch der nicht weiß im Grab. Hardcore-Kid, Hardcore-Kid, Radale allein, die bringt's doch nicht. Hardcore-Kid, Hardcore-Kid, Radale allein, die bringt's doch nicht. Du schreist dich einsam gegen Nazis hier im Land. Du merkst es nicht, die haben uns unter Hand. Unter euch sind welche, die sehen so aus wie du, doch bekennen sich zur NSDAP. A.O. Hardcore-Kid, Hardcore-Kid, Radale allein, die bringt's doch nicht. Hardcore-Kid, Hardcore-Kid, Radale allein, die bringt's doch nicht. Hardcore-Kid, Hardcore-Kid, Radale allein, die bringt's doch nicht. Hardcore-Kid, Hardcore-Kid, Radale allein.